Mein herzallerliebster, geliebter Ehemann. Jetzt bist du zu Hause und es ist Zeit für einen Klopsi-Cast, damit du den Klops heute Abend auch schön dann hören kannst beim Einschlafen. Du bist zwar heute Vormittag gegangen, aber irgendwie kommt es mir schon vor, als sei das gestern gewesen. Ich habe so viel zu tun gehabt und bin damit auch so fertig geworden. Und als ich dich heute am Bahnhof verabschiedet habe, da musste ich weinen. Und dann musste ich mich voll zurückhalten, dass ich nicht am Bahnhof alles voll heule. Also ich habe schon relativ viel voll geheult, aber ich habe versucht, da irgendwie, ne, nicht übermäßig die Tränen fließen zu lassen. Jedenfalls eine Sekunde nachdem du weg warst, wurde ich dann wieder von irgendeinem Typen angebaggert, der irgendwas mit Weihnachtsmarkt und hingehen und keine Ahnung wollte. Und das ist also, ach, inakzeptabel. Offenbar strahle ich ein "Ich bin so allein" aus. Was ja auch stimmt. Ja. Jetzt gerade beschäftige ich mich oder habe ich mich bis eben beschäftigt mit meiner Probe für morgen. Ich weiß also auf jeden Fall, dass ich Atropin drin habe und Theophyllin. Und jetzt werde ich morgen auf jeden Fall noch den ganzen chemischen Teil machen. Also ich hoffe, dass ich morgen richtig ansagen kann für die zweite Analyse und dann muss ich Proben für die dritte Substanz machen. Also bei Atropin und Dingens bin ich mir sicher, dann muss ich noch einen Test machen, ob es Atropin oder Atropinsulfat ist. Und dann muss ich gucken, weil für die dritte Substanz vermute ich Prednison oder Prednisolon. Dann werde ich dann mal eine Dünnschichtchromatographie oder auch mehrere DCs machen. Und ja, ich denke aber, dass wenn ich das morgen alles richtig ansage, ich relativ früh nach Hause kann und weiter lernen für die Prüfung. Und am Dienstag ist Ehrenamt und am Mittwoch ist Ehrenamt Weihnachtsfeier und dann Donnerstag lernen, Freitag Prüfung. Also mal gucken, wie das alles so rausläuft. Ich hoffe, bei dir ist alles gut und du denkst schön an die Vanillekipferl, die ich hoffentlich irgendwie diese Woche schaffe, dir zuzuschicken. Und ansonsten war das doch ein ganz tolles Wochenende. Ich weiß, ich habe dir das jetzt schon mehrfach gesagt, aber es war einfach so schön. Es war einfach wirklich, wirklich schön. Und ich freue mich ganz arg, dass wir es so schön hatten und so viele schöne Momente und so viele Küsse und so viel Geruch und Wärme. Und ach, ich vermisse dich einfach ganz furchtbar. Aber wir hatten jetzt richtig gut wieder was zum Auftanken für meinen Highlight-Man-Speicher und für deinen Klopsi-Speicher im Herzen. Ja. Und jetzt wünsche ich dir eine ganz arg gute Nacht. Schlaf schön. Ganz, ganz arg schön schlafen. Und stell dir vor, wie ich dir jetzt einfach einen Kuss gebe und mich in den Backsack quetsche und neben dich lege. Und alles. Weil ich dich doch so liebe. Also ich liebe dich auch ohne Backsack, aber der Backsack ist, weil es immer so kalt ist. Ich lade dir das jetzt hoch, dann rufe ich dich an und dann können wir ganz viel Telefonspaß haben. Nigelaus Wutzey. Gute Nacht, mein Schatz.